Kundgabe 3682. Empfangen durch Bertha Dodder am 10.02.1946. Gebet in Demut. Zum rechten Gebet gehört wahre Demut des Herzens. Dann erst ist es mir wohlgefällig. Denn die Demut mir gegenüber ist auch ein Beweis der Liebe zu mir, weil die Liebe niemals herrschen will, sondern dienet. Und wer mich also bittet mit dem Gefühl der Liebe im Herzen, der wird auch nur demütig vor mich hintreten können. Seine Liebe erwidere ich und schenke ihm meine Gnade. Wem aber die rechte Demut mangelt, dessen Gebet ist nur ein Angstruf zu mir, den er wohl im Herzen anerkennt, nicht aber liebt, weil er selbst noch nicht zur Liebe geworden ist und weil er selbst dem Nächsten keine Liebe entgegenbringt, auch von mir keine Liebe und Gnade empfangen kann. Dies ist auch oft der Grund, dass Bitten unerfüllt bleiben, denn die Demut des Herzens verlange ich, weil sie der Beweis der Liebe zu mir ist. Demut des Herzens schaltet jeden überheblichen Gedanken aus. Sie schaltet liebloses Handeln aus. Denn Liebe und Demut gehen miteinander, nicht aber gegeneinander. Darum ist ein demütiges Herz mir wohlgefällig. Und ich überschütte es mit Gnade und Liebe. Die tiefe Demut liegt aber nicht im äußeren Gebaren des Menschen, denn dieses ist mir allzeit verhasst. Die Demut mir gegenüber kommt allein im Gebet zum Ausdruck, die Demut dem Nächsten gegenüber in dienender Nächstenliebe. Äußere Gebärden aber täuschen oft Demut vor, während das Herz solche nicht empfindet. Doch ich sehe auf den Grund der Seele. Ich lasse mich nicht täuschen durch den Schein, und daher wird das Zeichen meiner Gnade selten dort zu finden sein, wo nach außen der Schein der Demut erweckt wird, wo die Mitmenschen solche erkennen sollen in Gebärden, in der Haltung oder demütig klingenden Worten. Ich achte nur auf die Demut des Herzens. Und jene Menschen bedenke ich, wenngleich sie nach außen sich behaupten und keine Unterwürfigkeit zur Schau tragen. Wer aber in dienender Nächstenliebe tätig ist, der überhebt sich nicht und bleibt allzeit ein Diener des Herrn. Denn er erfüllt mein Gebot. Er tut, wie es sein Herr geboten hat. Er unterordnet sich meinem Willen, ohne dazu gezwungen zu sein. Und so er also zu mir betet, wird seine Bitte gleichfalls die eines Dieners dem Herrn gegenüber sein oder die eines Kindes zum Vater, dem das Kind in Liebe sich unterstellt und tief demütig ihm seine Sorgen anvertraut. Es wird nicht fordern, sondern bitten. Ein Zeichen der Demut, des Anerkennens dessen, der ihm die Bitte erfüllen soll. Ein Anerkennen seiner Macht und Liebe. Und seine Bitte bleibt nicht unerfüllt. Betet recht, so soll euch auch alle Zeit Erfüllung werden. Bittet, aber fordert nicht. Bleibt tief demütig im Herzen, auf dass meine Gnade euch überströmen kann. Und wisset, dass ich niemals eines äußeren Zeichens bedarf, dass mir äußere Zeichen niemals wohlgefällig sind, weil sie leicht ein Deckmantel sind für die, die nicht zutiefst wahrhaftig sind, die täuschen wollen und deren Herzen anders empfinden, als es scheint. Darum achtet auch nicht jener oder eifert ihnen nach, sondern dienet in Liebe dem Nächsten, und es wird euch wahre Demut des Herzens zieren, die mein Gefallen findet und die ich mit reicher Gnade lohnen kann. Amen.